Der eintägige Besuch des Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, in der Türkei brachte keine Fortschritte im Streit um die Visafreiheit für Türken. Ministerpräsident Yildirim schloss eine Reform des türkischen Antiterrorgesetzes, wie von der EU als Voraussetzung gefordert, aus. Wiederholt hatten türkische Regierungsvertreter mit der Aufkündigung der Flüchtlingsvereinbarung gedroht, sollte der Visumzwang für türkische Staatsbürger für den Schengen-Raum nicht bis Ende Oktober aufgehoben werden. Von einem solchen Ultimatum war heute während des Besuches allerdings keine Rede mehr. Schulz war der erste ranghohe Vertreter der EU, der der Türkei seit dem gescheiterten Putschversuch Mitte Juli einen Besuch abstattete. Er habe wie viele andere in Europa die Auswirkungen des Umsturzversuchs unterschätzt, gab Schulz zu. Bei der Verfolgung der dafür Verantwortlichen müssten aber rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden. Am frühen Abend kam Schulz noch mit Staatspräsident Erdogan zusammen. In dem gut zweistündigen offenen Gespräch habe Erdogan starke Kritik an der EU geübt, erklärte der EU-Politiker. Dennoch werde der Gesprächsfaden nicht abreißen.